Die Luft in den Kabinen, aus denen sie normalerweise aufs Spielfeld hinausliefen, war zum Schneiden. Sicherlich wird es heute noch regnen. Auch nachdem sie die engen Gänge verlassen und die Tribüne betreten hatten, veränderte das wenig an der vorhandenen Luftqualität. Das Stadion war bis auf den letzten Platz gefüllt. Es war laut. Ich hatte mein Hemd und das Sakko bereits durchgeschwitzt und die Veranstaltung hatte noch nicht einmal begonnen. 4 Stunden wird alleine der offizielle Teil der Veranstaltung dauern. Mittlerweile ist etwas Wind aufgezogen. Auf den Rängen sitzen tausende Menschen und singen und tanzen. Es ist ein schöner Anblick. Jahrelang habe ich bei der University of Lecturers ein Fernstudium betrieben, um mich auf diesen Tag vorzubereiten. Ich bin der Beste, den sie kriegen konnten. Ich werde heute meinem Land Ehre erweisen. Auf dieser Veranstaltung, die im ganzen Land, ja, in der ganzen Welt zu sehen sein wird. Ich bin schon lange wach. Wenn ich ehrlich bin, habe ich überhaupt nicht geschlafen heute Nacht. Nachdem ich weiß, wie streng die Sicherheitsvorkehrungen sein werden, habe ich mich früh auf den Weg zum Stadion gemacht. Meine Frau und meine Kinder haben noch geschlafen. Sie werden die Übertragung später im Fernsehen ansehen. Ich habe nicht gefrühstückt. Ich wollte niemanden wecken. Ich kann mich nicht setzen. Die Stühle sind alle mit prominenten und wichtigen Namen versehen. Immer wieder entdecke ich bekannte Gesichter. Schon oft habe ich bei wichtigen Anlässen gedolmetscht, aber das heute schlägt alles. Vor 5 Tagen starb Nelson Mandela. Heute wird sich die Welt von ihm verabschieden. Und ich werde derjenige sein, der die Nachricht in die Welt trägt. Über die Stadionlautsprecher wird durchgesagt, dass Barack Obama im Stadion angekommen ist. Die Menge rastet förmlich aus. Der schwarze amerikanische Präsident ist für uns alle die große Hoffnung, dass sich vielleicht doch noch irgendwas in unserer Welt verändern wird. Das Geschrei und die Gesänge sind ohrenbetäubend. In diesem Moment wünschte ich mir selbst, ich wäre taub. Meine Kehle ist staubtrocken. Ich verstehe nicht, warum ich nichts zu trinken bekomme. Nur weil ich nicht spreche? Der Regen setzt ein. Eigentlich hatte es seit Tagen nicht aufgehört zu regnen. Ein Zeichen dafür, dass auch der Himmel trauert. Die Menschen in den Rängen spannen ihre Schirme auf. Nun werden meine Schweißflecken sicherlich niemandem mehr auffallen. So viele Menschen sind gekommen. Staatsmenschen aus der ganzen Welt. In ganz Johannesburg gibt es kein einziges freies Hotelzimmer mehr. Alles musste sehr schnell gehen. Ein Freund hat mir erzählt, dass er Gäste aus seinem Hotel hatte werfen müssen, damit er Platz für den deutschen Bundespräsidenten hatte. Ich habe mir seinen Namen nicht gemerkt. Ich muss mich nun auf meine Aufgabe konzentrieren. Das, was von mir erwartet wird. Ich werde heute alle Reden der wichtigsten Menschen der Welt und die der Angehörigen von Nelson Mandela in die Welt übersetzen. Gebärdensprache ist, wenn man so will, die universellste Sprache, die es gibt. Eine Sprache, die die Welt vereint. Allen gehörlosen Menschen auf der Welt ist es möglich, diese Sprache zu verstehen. Ich spreche zu allen von ihnen. Das hat mich damals auch dazu bewogen, meinen Abschluss in Gebärdensprache zu machen. Ich wollte eine Sprache beherrschen, die alle verstehen können, und lernte sie an der Kumani-Schule. Ich wurde schon auf viele Feste als Dolmetscher eingeladen. Der Regen wird immer stärker und in die Trichter der Blasinstrumente der Kapelle fließt das Wasser. Gar nicht so einfach, einen Schirm und eine Tuba gleichzeitig zu halten. Die Nationalhymne verklingt und die Trauerfeier hat nun offiziell begonnen, obwohl noch längst nicht alle Gäste im Stadion angekommen sind. Aber Obama ist da. Unser Präsident ergreift das Wort. Mandela hat sich Regen gewünscht. Denn Regen bedeutet, dass du im Himmel willkommen bist. Der Jubel der Gäste ist dieses Mal so laut, dass es mir beinahe schwarz vor Augen wird. Ich versuche mich auf die Worte unseres Präsidenten zu konzentrieren. Aber es ist zu laut. Ich verstehe ihn nicht richtig. Aber ich kenne die Sprache, die ich spreche. Ich habe schon so viel Erfahrung und ich werde das einzig Entscheidende in diesem Moment machen. Ich werde den Menschen Mut machen mit meinen Worten, mit meinen Zeichen. Die Zeichen, die mir der Engel in den oberen Rängen zu verstehen gibt. Wir alle beten gemeinsam. Wir alle singen gemeinsam. Der Regen wird immer heftiger. Und auf einmal ist es so, als wäre das zuvor Geschehene nur eine Art Aufwärmtraining gewesen. Barack Obama betritt die Bühne. Und ab diesem Moment bin ich taub.